Energy. Yeah.

dich nur in der Regel sein. Es gießt aus Kübeln nur so runter. Wie wohl das Wetter ist in Caracas. Das oben neben ist wie munter. Du sagst, ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich muss noch viel verreisen. Ich habe heute darüber nachgedacht. Man kann es mir aber zeigen. Nimm mich mit auf das Abenteuer und so weiter. Nimm mich mit. Ich kann nicht. Es wird gehen. Es wird doppelt. Ich war lange ohne Wirklichkeit hinaus. Nordpol, Südpol, Großstadt oder Strand. Strand der ganze Sand, vielleicht lieber noch aufs Land. In jedem Fall schon so gespannt. Mein Home zieht inzwischen ganz traurig aus. Immer nur drin, wenn die raus ist im Haus. Immer nur warten, dass dein Telefon geht. Einer auf der Reise in die Welt an den. Nimm mich mit auf das Abenteuer, Liebe und so weiter. Nimm mich mit. Ich kann nicht. Es wird gehen. Es wird komplett. Alle klar, you don't need to even have no change. You don't need to tell everyone. We'll be right back. Yeah.